durch ein Blick dein Kopf, der Kopf eines deutschen Denkers dabei ist. Er sieht erbärmlich aus, erbärmlich! Ich spreche mir die Nase ab und lutsche sie, aber gleich das nützt alles nicht. Ich hehle mich immer noch so dumm, so dumm! Die können verstaubt und ich verstehe sie nicht. Ein dober roter Fehlen ohne Anfang, ohne Anfang. Geht schon! Die können verstaubt und ich verstehe sie nicht.